In unserer Hörspielreihe zum Stichwort Landleben ist heute Abend eine weitere Ursendung vorgesehen, Jägerschnitzel von Paul Kohl. Der in Berlin lebende Autor Paul Kohl ist regelmäßigen Hörspielhörern des Hessischen Rundfunks kein Unbekannter mehr. Mit zeitkritischen Hörspielen, wie zum Beispiel Fulda Gap oder Das Depot, hat er in den vergangenen Jahren beachtliches Aufsehen, sogar heilsame Unruhe geweckt. Auch Paul Kohls neues Hörspiel geht hart zur Sache. Landleben, das hat für ihn kaum noch idyllische Akzente. Die Errungenschaften, oder soll man besser sagen Belastungen, unserer übertechnisierten Welt machen vor dem Alltag des Dorfes längst nicht mehr Halt. Jeder von uns hat die Folgen dieser Tatsache tagtäglich auf dem Teller und im Magen. Eigentlich wissen wir es alle und immer wieder wird es uns gesagt. Trotzdem ändert sich so gut wie nichts. Was wir als tagtägliche Nahrung hinunterschlucken, die reine Natur, ist das schon lange nicht mehr. Mit einer Vielzahl von Chemikalien, viele von ihnen durchaus gesundheitsschädlich, wird der Natur auf die Beine geholfen. Damit wir das, was wir längst wissen, auch wirklich wissen und damit wir eventuell Konsequenzen daraus ziehen, bedarf es offenbar anderer Töne. Der Autor Paul Kohl geht sein Thema in Form eines Krimis an. Guten Abend, meine Damen und Herren. Seit einem Monat ist der Rundfunkjournalist Ludwig Melzheimer verschwunden, der vielen unserer Hörer durch seine aufsehenerregenden Reportagen in Erinnerung ist. Ludwig Melzheimer war unterwegs für eine Nachgefragt-Sendung über die Massentierhaltung und kehrte davon nicht wieder zurück. Seine Kollegen Uwe Martens und Leopold Belitsch aus unserer Redaktion Aktuelles reisten den Stationen von Ludwig Melzheimer nach, um sein Verschwinden aufzuklären. Sie reisten von Bremen bis Vechta, um wenigstens eine Spur ihres verschollenen Kollegen ausfindig zu machen. Jägerschnitzel. Hörspiel von Paul Kohl. Steht man hier sicher? Wir stehen hier in Bremen. Ach nö. Wirklich? Am Überseehafen, auf der höchsten Siloanlage Europas. Das Geländer ist aber nicht sehr hoch, was? In 90 Meter Höhe. Verdammt niedrig, das Geländer. Wie Sie sehen, sind es insgesamt 5 Silotürme. Die beiden großen mit je 10.000 Tonnen Fassungsvermögen und die 3 mit je 5.000 Tonnen. Hier kommt das Futter per Schiff an. Sojaschrot aus Argentinien, Brasilien, Tapioca und Maniok aus Thailand, Maiskeimschrot aus Südafrika, Palmkuchen, Kokos aus Südostasien. Da geht's aber verdammt tief runter. Wie gesagt, 90 Meter. Als Futter für die Zucht und Mast in Deutschland. Diese Silotürme sind nicht, wie viele meinen, in sich aufgeteilt. Sondern? Durchgehend. Wie eine sehr hohe Dose. Natürlich immer nur mit einer bestimmten Futtersorte gefüllt. Kann man von hier oben in den Siloturm reinstürzen? Martens, bitte. Natürlich. Dort unten in dieser großen Halle, die Sie da sehen, meine Herren, sind Kartoffelscheiben aus China gelagert. Was passiert, wenn man von hier oben reinfällt? Die Kartoffeln werden in China in Scheiben geschnitten, getrocknet und hierher verschifft. Was passiert dann? Dann werden sie hier bei uns in der Schweinemast verfüttert. Ich meine, wenn hier oben einer reinfällt. Dann passiert erstmal gar nichts, Herr Martens. Erstickt, nehme ich an. Natürlich. Im Korn, im Schrot, im Mais, was eben gerade im Silo lagert. Klar, wird zugeschüttet. Wenn wir Glück haben, kommt ihr schon nach ein paar Tagen unten an und verstopft eine der Apfelluken für die Futtertankwagen. Sein Glück ist das gerade nicht. Martens. Diese Futtertankwagen da unten, sehen Sie? Die gelben Kesselwagen, die da in der Schlange stehen. Ja. Sie fahren unter die Silotürme, unter die entsprechenden Klappen, was Sie eben laden wollen. Wir haben Ihnen Scheckkarten ausgegeben. Sie stecken Ihre Scheckkarten in den entsprechenden Geber. Und wenn Sie kein Glück haben? Das funktioniert immer. Ich meine, der Mann im Silo. Sie sagten, wenn wir Glück haben. Tja, wenn wir gerade diese Sorte nicht so gut umsetzen, bleibt er natürlich länger drin. Aha. Dieser Geber füllt automatisch die Tankwagen, registriert durch Computer, wie viele Tonnen von welchem Schüttgut entnommen werden und druckt automatisch die Rechnung aus, noch bevor der Fahrer den Motor angelassen und das Betriebsgelände verlassen hat. Reine Selbstbedienung per Scheckkarte. Von hier aus geht's dann zu den Mischfutterwerken, zu den Futtermühlen. Was passiert mit dem Mann? Mit welchem Mann? Der im Silo liegt. Bei uns liegt kein Mann im Silo, Herr Belic. Könnten Sie das irgendwie feststellen? Sehen Sie, wie die Tiefflieger hier werden. Wir sind auf derselben Höhe wie Sie. Können Sie das irgendwie feststellen? Sie können ihn zuwinken. Die Siloanlage wird von den Piloten mit Vorliebe als Wendemark ins Visier genommen oder als Übungsziel. Na, wie schön. Können Sie das irgendwie feststellen? Als Fremdkörper wird er durch seine Vergärung die Temperatur im Schüttgut erhöhen. Wahrscheinlich. Na und dann? Jede Wärmeänderung im Schüttgut wird durch die eingebauten Sensoren sofort angezeigt. Was für Wärmeänderung? Ja, ganz einfach. Sollten sich Würmer im Getreide befinden, Käfer, Maden oder andere organische Fremdkörper... Zum Beispiel ein Mensch. Genau. Das wird durch die eingebauten Sensoren sofort angezeigt. Unten im Kontrollraum können wir die veränderten Werte ablesen. Also es gibt darüber Aufzeichnungen. Sehen Sie, sie kommen zurück, direkt auf uns zu. Sie greifen wieder an, nur zum Spaß. Ich finde das gar nicht spaßig. Kommen Sie, Martin. It's your money, Nightgirl. It's your money. Herr Ebner, bei Ihnen war ein Herr Melzheimer. Ludwig Melzheimer. Ja, vom Hessischen Rundfunk, vor 2 Wochen etwa. Ach, dieser Journalist, der so viel fragte. Der wollte auch alles so genau wissen. Wir müssen jetzt runter. Unten wartet schon ein neuer Besucher. Bitte schön, hier geht's zum Aufzug. Oder Abzug. Ha, ha, ha. Ja, komm. Diese Türen, führen die zum Siloschacht? Ja. Zur inneren Arbeitsgalerie, wenn Reparaturen notwendig sind. Da möchte ich reinsehen. Warten Sie, ich bitte Sie. Ja, kann ich? Das ist leider nicht möglich. Ich bin nicht befugt, Sie eintreten zu lassen. Martens. Waren Sie mit Melzheimer da oben? Nein, ich nicht. Wer dann? Das kann ich nicht sagen. Aber sonst gehen Sie als Pressesprecher immer mit Journalisten auf den Turm. An diesem Tag war ich nicht im Werk. Sorry. Was ist denn das? Das kenne ich doch. Das ist von Kurt Weill. Genau. Adaption von Todd Rundgren. Habe ich von Christa. Von wem? Von Melzheimers Frau. Fragen Sie doch nicht so. Ach ja. Hat alles keinen Sinn hier. Mal langsam. Wir waren erst bei der 2. Station. Siloanlage Bremen, jetzt diese Futtermühle, wo die Bremer ihr Zeug hinlesen. Aber die Futtermühle hat auch nichts gebracht. War sie noch nicht sicher. Nicht mal Aufnahmen durften wir machen. Warum hat dieser Kampner uns nicht erlaubt, die Kassette laufen zu lassen? Das ist schon mal ganz aufschlussreich, oder? War ja nicht ganz legal, dass Sie heimlich doch mitgeschnitten haben. Hm? Ist es legal, den Ludwig Melzheimer verschwinden zu lassen? Na, Martens. Sind die Aufnahmen überhaupt was geworden? Bei dem Lärm in der Futtermühle? Und dann noch das Mikro in der Tasche? Aber einfach 20 Dezibel runtergeschaltet. Aufnahmepegel hoch bis zum Anschlag. Dann lassen Sie doch mal hören, ob das was geworden ist. Aus den Silos bekommen wir das Rohfutter per Futtertankwagen per Straße oder per Kesselwagen per Schiene. Wir Mischfutterwerke oder Kraftfutterwerke, Futtermühlen sind sozusagen das zweite Glied in der Arbeitskette. Nach uns! Klingt doch ganz gut, erstaunlich. Sogar sendefähig. Hören Sie mal. Oder wir wir mischen Futter, wir pressen Futter. Wir produzieren Futter, wir liefern Futter. Was ist ein Typ? Für die Zucht und Massenbetriebe, für Legehennen, Hähnchen, Schweine, Rinder, Puten. Wir sind eine der größten Futtermühlen. In Deutschland und der Welt. Aber freundlich waren sie, ne? Sehr freundlich. Zu freundlich. Wird mich nicht wundern, wenn die sich untereinander abgesprochen haben. Tiefflieger Ebner in Bremen und dieser Kantner. Oder sind einfach nett zu Journalisten. Ja, wenn die keine kritischen Fragen stellen. Na, wir haben doch gefragt. Warte, alles Watte. Ein ganz spezielles Leistungsfutter. Ja, da ist er wieder mit Futter. Die Legehennen brauchen ein bestimmtes Futter. Die Hähnchen brauchen ein bestimmtes Futter. Schweine brauchen ein bestimmtes Futter. Ferkelerzeugerbetriebe mit ihren Zuchtsamen brauchen ein Spezialfutter. Ja. Melsheimer wurde herumgeführt wie wir. An der Nase. Der Mann hat eher lobend über Melsheimer gesprochen. Ich glaub dem kein Wort. Der uns auch nicht. Da, vor uns. Der überholt aber riskant. Vita EG Schlachthof Zerlegebetriebe. Frisch auf den Tisch. In dieser Gegend dreht sich alles ums Fleisch. Ach, wir hätten ihn viel schärfer angehen müssen. Direkter Verhör, zack, zack. Damit er uns gleich nach der ersten Frage rausschmeißt. Fangfragen, in denen er sich verheddert. Da, nächste Ausfahrt, Rake. Da müssen wir raus. Wir sind eben doch keine Detektive. Naja, das immerhin wissen wir jetzt. Er ist vom Silo in Bremen zu dieser Futtermühle gefahren. Immer die Arbeitskette entlang. Folglich wurde er nicht in den Silo gestoßen. Und von der Futtermühle zur Schweinemast Rake. Folglich wurde er auch nicht in der Futtermühle durchgedreht oder zermahlen. Also, ich bilde mir ein, ich rieche schon was. Schweinemast Rake. Seltsamer Geruch. Raben sind auf spezielle Leistungsmerkmale gezüchtet. Ein Hähnchen muss möglichst schnell wachsen. Jawohl. Die Legehenne muss möglichst viele Eier in Zeiteinheit Jahr, sprich pro Jahr, legen. Genau. Das Mastschwein hat in kürzester Zeit möglichst viel Fleisch anzulegen. Jo, sonst wird es erschossen. Armes Schwein. Was sagte er, ist er? Geschäftsführer? Er hat sogar noch mehr ausgeplaudert. Von hier ist Melsheimer zurück nach Bremen. Produktmanager. Wollte. Was? Wollte? Er wollte zurück nach Bremen. Ist er denn nicht? Wenn er nicht nach Bremen zurückgefahren ist? Können ihn die Raker Schweine gefressen haben. Belitsch, überlegen Sie, was Sie da sagen. Was ist daran so falsch? Und wenn er doch nach Bremen gefahren ist? Steckt er vielleicht doch im brasilianischen Sojaschrot? Und wenn nicht? Haben Sie ihn vielleicht doch im Futterwerk zermahlen? Oder er hat noch eine andere Spur gefunden. Wie stehen Sie eigentlich mit ihr? Mit wem? Mit Frau Melsheimer. Tja, alles offen, alles möglich. Als Freund Ihres Mannes. Wir drehen uns im Kreis. Kann ich mir gut vorstellen, ihr drei. Jetzt reicht's. Möglichst viele gesunde Ferkel werfen. Das Mastrennen hat seinen Zweck, der Fleischproduktion zu erfüllen. Die Milchkuh muss möglichst viel Milch geben. Na, freilich. Und für jedes dieser Leistungspotenziale muss ein den Bedürfnissen entsprechendes Futter. Jetzt ist er wieder mit seinem Futter. Und gemischt und optimiert werden. Dass die Mischfutterschächte auch mindestens 4 Stockwerke hoch sind, das hat Kampner nicht gesagt. Warum hat er uns da nicht raufgeführt? Wir haben ihn 2-mal darum gebeten. betriebsfremde Person. Sehen Sie mal, der Wagen vor uns. Fettschmelze Fechter. Fettschmelze? Was für ein Fett schmelzen die denn? Klingt nicht sehr appetitlich. Nee. Wir werden jetzt trotzdem aber essen gehen. Ich habe Hunger. Ausfahrt Rake. So. Ja und, Delitzsch? Was gibt's Neues im Sender? Prost. Das Bier hat sie schon gebracht. Was? Ach so. Ja, nichts. Wie nichts? Haben Sie schon bestellt? Für Sie Jägerschnitzel. Ja, gut. Nee, immer noch keine Nachricht von ihm. Ja, und Christa? Wer ist Christa? Frau Melzheimer. Hab ich nicht gefragt. Na, ich rufe Sie nachher mal an. Ja, tun Sie das. Der Apparat ist drüben bei den Toiletten. Neben dem Präservativautomaten. Nein. Das war nur eine Information. So, bitte schön. Einmal Jägerschnitzel. Oh, danke. Und einmal Paprikaschnitzel. Gut. Das ist aber nett. Hm? Tja, so sind wir immer hier. Ja. Ich nehme noch ein Bier, ne? Tja, ein großes. Sehr großes, wenn es geht. Haben Sie einen Lipser? Ja, klar. Ja, bitte. Na, dann mal einen guten Appetit. Ne? Ja. Salat kommt gleich. Mhm. Danke. Der Litt hat gestern Monitor gesehen. Ja, und? Weiß nicht, vielleicht fühlen die sich eingekreist und drehen durch. Ja, wie denn, was denn? Hören Sie zu. Die haben Folgendes berichtet. Ein Monitorteam in einem Schlachthof hier bei Rake mit einem LKW beinahe umgelegt. Was denn beim Drehen? Beim Drehen. Zwei Mann. Kamera und Ton. Die hatten eine Verwertungsanlage für Tierkadaver entdeckt. Das muss was Besonderes sein. Der Chef vom Schlachthof selber mit einem LKW mit Vollgas auf die los. Ja und? Gerade noch mal gut gegangen. Bitte schön. Zweimal Salat. Na, schmeckt's? Ja. Entschuldigung. Tja, da bin ich mal wieder. Also, der Litt hat die Mordskommission eingeschaltet. Ach, jetzt auf einmal? Und er hat gesagt, wir sollen zurückkommen. Das ist ja wie im wilden Norden. Nein. Wir müssen aufpassen. Das haben sich die zwei Fernsehkollegen bestimmt auch gesagt. Also Derlett hat verlangt, dass wir sofort umkehren und die Sache der Polizei überlassen. Sagen Sie mal, Bilic, warum sind Sie eigentlich mitgekommen? Nur weil Sie von hier oben sind? Hm. Ja, anfangen wollten Sie doch nicht. Hat Derlett angeordnet. Als mein Bodyguard. Gorilla. Na. So würde ich das nicht sagen. Das ist aber nett von Ihnen. Moment mal. Ich habe ja was zwischen den Zähnen. Ihre Plombe? Nee. Was ist denn das? Ein Faden. Im Jägerschnitzel? Ein ziemlich dicker. Vom Jäger, was? Sehen Sie sich das mal an. Plastik? Nee, Stoff. Vielleicht der Anzug vom Melzheimer, ne? Vom Anzug des Jägers Melzheimer. Moment. Hallo? Hallo? Ja? Kommen Sie mal bitte. Ja. Das sollte sich mal ansehen. So, noch ein Bier. Nee, hier, gucken Sie sich das mal an. Was denn? Na da. Ach, der Faden, das kommt schon mal vor. Ach, das ist normal. Mein Gott, der ist in der Küche reingefallen. Nee. Der war im Fleisch. Kann nicht im Fleisch gewesen sein. Das ist gar nicht möglich. Ach, gute Frau, ich habe das doch gespürt. Der Koch hat ihn in der Pfanne mit verbraten. Mal sehen, was ich finde. Sieh, das ist erstklassige Qualität. Direkt aus dem nächsten Schlachthof. Aha, und wer beliefert den Schlachthof? Die Mast im Nachbardorf. Alles erstklassige Qualität. Wie heißt der Betrieb? Machen Sie mir keinen Ärger. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ja neue Schnitzel bringen. Was haben Sie denn sonst noch? Wiener Schnitzel, Kasseler, Schweinebauch, Kotelette, Zigeunerschnitzel, Steak Hawaii. Alles mit Pommes. Alles erstklassige Qualität. Nur zu empfehlen. Und was der Herr hat? Paprikaschnitzel. Na gut. Und neues Bierchen. Wie heißt der Mastbetrieb? Vita. Das ist die Vita. Vita das Leben. Ja. Oh Gott. Moment mal, Vita. Moment, das hatten wir doch schon. Na klar, der Laster, der so riskant überholt hat. Genau. Vita EG Schlachthof. Mast- und Schlachtbetriebe, alles in einer Hand. Tja. Na, sieh mal an. So ist das. Hm. Schnitzel kommt gleich. Da hätten wir also die Lösung. Melsheimer den Schwein zum Fraß vorgeworfen. Mein lieber Herr Gesangverein. Sie machen Spaß, lieber Belitsch. Natürlich mache ich Spaß, lieber Martens. So geht es ja auch nicht. Dann hätte man ihn vorher ja durch den Häcksler drehen und dem Futter beimischen müssen. Ne? Ihre Witzchen verderben mir den Appetit, Belitsch. Das sind Ihre Witzchen, Herr Martens. Nee, also jetzt mal im Ernst. Halten Sie das wirklich für möglich, dass man ihn ins Schweinefutter gemischt hat? Tja. Möglich ist alles, sagte die Maus und schwenkte den Hintern vor dem Kater. Nein, das ist nicht möglich. Grundsätzlich nicht. Wir wollen kein Interview. Wir wollen Sie nur fragen. Nein, auf keinen Fall. Wir haben da schlechte Erfahrungen gemacht mit der Presse. Wir sind vom Hessischen Rundfunk. Halten Sie das für eine Empfehlung? Oh, ich habe auch schöne blaue Augen. Der kam auch so an, so harmlos wie Sie. Warum sollen Sie vom Funk denn anders sein als alle diese Revolverjournalisten? Ich habe keine Zeit. Ich wollte Sie doch nur fragen, ob wir einen Blick... Bitte? Ob wir einen Blick in Ihre Ställe werfen können. Ach so, in die Stallungen kommen grundsätzlich keine fremden Personen rein. Nur ein Blick. Wir lassen niemand in die Stallungen rein. Was wollen Sie denn da kontrollieren? Ach, ich will nichts kontrollieren. Ich will nur... Ich habe keine Zeit. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wir essen zeitig. Haben Sie das mitbekommen? Ist wohl nichts, was? So ein Aas. Na, warte. Hey, jetzt hat sie wohl der Ehrgeiz gepackt. Hm? Na, warte. Das werden wir gleich hören. Vita Schweinemast AG? Warum hängen Sie denn auf, wenn ich mit Ihnen spreche? Ich will wissen, ob bei Ihnen vor etwa 2 Wochen ein Journalist vom Hessischen Rundfunk... Ich sage überhaupt nichts, ich gebe grundsätzlich keine Auskunft. Guten Tag. Sie mich auch. Nie wieder Schnitzel von Vita. Sagen Sie, geht das heutzutage immer so, wenn ihr Aufnahmen macht? Ich fahr zurück. Derlet will, dass wir zurückkommen. Und Sie kommen mit. Ach, wenn man uns nicht durch den Haupteingang reinlässt, gehen wir von der Rückseite rein. Es soll hier 20 Ställe geben. In einem ist sicher ein Türchen auf. Seien Sie bloß vorsichtig, Sie Türchenaufmacher. Belitsch. Na, was sagen Sie dazu? Ich sehe nur Teiche. Es stinkt. Oh. Alles Gülleteiche. Soweit das Auge riecht. Bis zum Horizont Gülle. Schade um den Film. Alles Pisse und Kot von Schweinen. Atmen Sie tief ein. Reiner Ammoniakdunst. Vielleicht hat Melsheimer tatsächlich was Neues entdeckt, was nicht bekannt werden soll. Haben Sie auf dem Weg hierher einen Baum gesehen, der noch nicht abgestorben war? Hören Sie auf. Alles Gülle-Lagunen. Da freut sich das Grundwasser. Wunderbare Nitratkonzentrationen im Trinkwasser. Das schmeckt. Da blüht der Krebs. Das könnte es sein. So richtig auf. Höhere Rate an Krebstoten in der Umgebung. Vielleicht hat Melsheimer sowas rausgekriegt. Mir reicht schon der Gestank. Fahren wir. Wie tief mögen diese Teiche sein? Hm? 3 Meter, 4 Meter? Den alten Ford von Melsheimer hat man noch nicht gefunden, oder? Nein. Kommen Sie. Mir wird schlecht. Fahren wir. Gehen wir. Gehen? Nach drüben, in einen der Ställe. Martens, wir haben keine Erlaubnis. Mein Gott, Bilic, Sie haben doch auch als Reporter angefangen. Haben Sie Angst? Die Redaktion hat für nächstes Jahr wieder denselben Etat. Bitte? Derlet hat recht. Ärger können wir jetzt nicht brauchen. Fast alle Redaktionen haben Kürzungen hinnehmen müssen. Kultur, Unterhaltung, Musik. Bloß bei uns nicht. Nur jetzt keinen Ärger, sagt Derlet. Trotzdem. Kommen Sie. Vorsicht, der Stacheldraht. Sie müssen sich bücken. Ja. Tiefer, noch tiefer. Ich schaff das nicht. Aber natürlich schaffen Sie das. Vorsicht, der Draht ist elektrisch. Herr Gott, wo Sie mich hintreiben? Da ist Melsheimer auch durchgekommen. Ich komme nicht durch. Stellen Sie sich nicht so an. Ich hab's auch geschafft. Treiben Sie mich nicht. Weiter, weiter, da drüben ist die Tür. Ich will nicht in den Schweinestall. Da war Melsheimer auch drin. Ich hab Angst. Gut, wenn Sie wollen, ich hab Angst. Los, rein. Nicht da rein, nicht mit mir. Ihr Stank ist ja nicht auszuhalten. 1000 Schweine. Und jedes nahe am Herzinfarkt. Zusammengefercht im dunklen Stall. Für jedes Schwein nur 1/3 Quadratmeter Stehfläche. Ja, und 30 Zentimeter Platz zum Fressen. Auf nackten Betonboden mit Ritzen. Treten ihre Pisse und ihren Kot mit den Klauen durch. Darunter die Güllebecken. Stehen im Dunst ihrer Exkremente. Der Gestank ist ja nicht auszuhalten. Das atmen die Tag und Nacht ein. Werden aggressiv. Zerbeißen sich gegenseitig die Schwänze, Gelenke, Ohren, Scheide. Mit einer Kneifzange werden ihnen die Schwänze abgekniffen. Kupiert nennt man das. Ich will hier raus, Martens, raus. Nur einmal am Tag Fütterung. Nur Flüssigfutter. Nur dann wird Licht gemacht. Für 20 Minuten. Hören Sie auf. Die Schweine springen auf. In Panik. Ein paar krepieren, ein Herzschlag. Martens. Im Futter Antibiotika und Hormone. Wachstumsförderer nennt man das. Ich will raus. Leistungsfutter, Auffutter und Ruhigsteller. Kommen Sie. Schnellmast. In 6 Monaten 2 Zentner. Ja, ja, ich will die Knochen raus. Können nicht so schnell mitwachsen. Die Schweine brechen unter ihrem eigenen Gewicht zusammen. In 6 Monaten 2 Zentner. Raus, ich will raus, verdammt nochmal. Und dann geht's ab zum Schlachten. Es gibt Mastbetriebe mit 30.000, mit 60.000, 120.000 Schweinen. Ich fahr zurück zur Redaktion. Das hat Ludwig auch gesagt. Martens, bitte lassen Sie mich raus. Ludwig ist auch nicht rausgekommen. Martens! Melsheimer! Ich bin nicht Melsheimer! Bitte schön. Die Tür ist offen. Was ist? Müssen Sie Ihr Jägerschnitzel und Ihr Paprikaschnitzel rauskotzen? Der direktere Weg der Erkenntnis. Alles kommt mal an den Tag, spät, aber immerhin. Sie sind ja verrückt. Ich will nach Hause. Ja, bitte schön. Aber erst durch den Stacheldraht. Haben Sie mal ein Depotaschentuch. Man hat ihn verwurstet. Ich war heute noch zurück nach Frankfurt. Verwurstet. Derlet hat die Polizei eingeschaltet. Wir sollen jede Eigenermittlung unterlassen. Reportage ist Reportage. Polizeiliche Ermittlung ist polizeiliche Ermittlung. Die Polizei wird nichts rausfinden. Martens, Sie kriegen disziplinarische Schwierigkeiten. Der Intendant, der Rundfunkrat, sowas geht denen zu weit. Aber ich finde das raus. Was glauben Sie, was auf meinem Schreibtisch für Arbeit wartet? Ich weiß. Ich packe jetzt im Hotel meine Sachen und fahre. Und Sie kommen mit, Martens. Gute Heimreise. Bilic. Was? Was ist noch? Warten Sie. Ich bringe Sie zurück ins Hotel. Sie jemand reinkommen sehen? Ist das ein Geheimtreffen? Eigentlich darf ich ja keine Auskünfte geben. Bin ja nur ein Kleiner. Lohnmeister. Meinen Namen dürfen Sie nicht nennen, das müssen Sie mir versprechen. In Ordnung. Sie sind... Futterknecht. Ich habe 500 Kälber aufgestallt. Was ist an unserem Treffen geheim? Drüben habe ich noch zwei Ställe. Über den Betrieb darf nur der Mastherr Auskunft geben. Weil ich es Ihnen gestern beim Bier aber nun mal versprochen habe. Um die Zeit kommt er nicht mehr kontrollieren. Gestern in der Kneipe habe ich gesagt, Sie können kommen. Das ist also Ihr Stall? Was mir gehört, ist nur die Stalleinrichtung. Nicht mal bezahlt. Die Kälber gehören dem Mastherrn. Hat sie wirklich niemand auf der Straße gesehen, als sie reinkam? Nö. Ich bin nur Lohnmester. Ich krieg die Kälber geliefert und das Futter. Muss sie vollstopfen. In 3 bis 4 Monaten müssen die 200 Kilo angesetzt haben. Das ist 3-mal so schnell als wie normal. Dann geht's ab zum Schlachten. Hören Sie, war bei Ihnen zufällig vor circa 2 Wochen ein Journalist vom Hessischen Rundfunk? Dem habe ich auch alles gezeigt, was ihr wissen müsst. Das schöne weiße Kalbfleisch, Handelsklasse A. Dafür stehen die immer im Dunkeln. Nur die 20 Minuten, wenn ich füttere, haben die Licht. Hieß er Melzheimer? Weiß ich nicht. Im Stall ist immer 30 bis 36 Grad Wärme. Melzheimer? Ja, kann schon sein, war aus Frankfurt. Und extra hohe Luftfeuchtigkeit, damit sie ständig schwitzen und ordentlich Durst haben. Dann stürzen sie sich auf die Milch. 38 Grad warm. Naja, Milchimitation. Aufgelöstes Milchpulver mit Molkepulver. Auch was noch von Tschernobyl übrig geblieben ist, wer weiß. Und jede Menge Medikamente. Wann war er hier? Wann genau? Die müssen jeden Tag bis zu 1,5 Kilo ansetzen. Ohne Hormone geht das nicht. Wissen Sie, wann er bei Ihnen war? Ich war oft dabei, wie der Futtermeister gespritzt hat. Der wollte am nächsten Tag noch mal wiederkommen, kam aber nicht. Dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich stand daneben und habe die Flasche gehalten, wie sie gespritzt haben. In den Hals, in den Schlachtschnitt. Warum ist er nicht wiedergekommen? Was weiß ich, da merkt niemand was im Schlachthof. Die müssen spätestens nach 5 Monaten geschlachtet werden. Sonst krepieren die Viecher vor dem Schlachttermin. Die halten diese Massen von Hormonpräparaten nur aus, weil sie ständig Antibiotika und Medikamente reingepumpt bekommen. Hören Sie, dieser Journalist ist verschwunden. Seit 2 Wochen einfach weg. Sie haben ihn als einer der Letzten gesehen. Wohin wollte er? Haben Sie ihn irgendwohin geschickt? Wo war er nach Ihnen? Den habe ich im selben Gasthaus getroffen wie Sie. Beim Bier. Ja und, was hat er gesagt? Wohin wollte er von hier aus? Ich dachte, Sie interessieren sich für meine Kälbermast. Nur reden Sie dauernd von diesem Journalisten. Das mit der Kälbermast war wohl nur ein Vorwand, was? Hören Sie, dieser Mann ist verschwunden. Das wundert mich nicht. Wieso nicht? Weil diese hohen Herren das gar nicht gern haben, wenn man in ihre Töpfe guckt. Das ist noch kein Grund, jemanden verschwinden zu lassen. In dem Fall schon. Wir müssen jetzt raus, sonst setzen die nichts an. Wo war Melzheimer zuletzt? Die dürfen kein Milligramm Eisen zu sich nehmen. Sonst machen die kein weißes Fleisch. Alles absichtlich anämiekranke Viecher. Ich versichere Ihnen, Sie werden durch mich keine Nachteile haben, wenn Sie mir sagen, wo er geblieben ist. Herr Klein. Psst. Geben Sie mir meine 500 Kälber zurück, wenn der Mastherr sie aus meinen Ställen holt? Wer hat Melzheimer verschwinden lassen? Wenn die Kälber in den Viehtransporter für den Schlachthof getrieben werden. Die haben noch nie Tageslicht gesehen. Die sind halb blind und können nicht laufen. Haben immer nur gestanden und gelegen. Viele brechen zusammen. Die werden an den Ohren in den Transporter geschleift und geprügelt. Die würden alle schon vorher an Kollaps krepieren, wenn man ihnen nicht Beruhigungsmittel reingepumpt hätte. Das weiß man. Dafür hat man Melzheimer doch nicht verschwinden lassen. Nö. Dafür nicht. Und weshalb dann? Die großen Mastherren, ja, für die wir mästen, denen gehört alles. Zucht, Mast, Viehhandel, Futterimport, Futtermühlen, die Schlachthöfe, Fleischversand, Zerlegebetriebe, Fettschmelzen. Fehlt nur noch, dass diesen hohen Herren auch die Chemiefabriken gehören, die die Hormone und Antibiotika herstellen und die Geschmacksstoffe, die man den Tieren reinspritzt oder ins Futter mischt, damit man die Chemie nicht so schmeckt. Herr Klein. Damit das Fleisch wenigstens noch ein bisschen nach Fleisch schmeckt. Und vielleicht gehören Ihnen auch die Supermärkte, wo Sie dann Ihren ganzen Scheiß verkaufen. Ich als Lohnmeister gehöre Ihnen ja sowieso. Das sind die Herren, die bestimmen, was wir täglich fressen müssen. Es gibt da Grenzbereiche. Mehr sage ich nicht. Wie meinen Sie das? Der Kunde soll nicht so genau wissen, mit was Sie uns vollstopfen, mit was Sie uns da mästen. Ob das Viehzeug alles lebendig in den Schlachthof kommt, was meinen Sie? Denen gehören nämlich auch die Verwertungsanstalten für Tierkadaver. Und ach, dieser fixe Bursche hat das entdeckt. Er... Das Licht. Das Licht ist weg. Der Strom ist weg. Ja. Die Heizung für die Ställe. Kälber gehen ein. Der Futtermixer. Die Pumpen. Er hat mir den Strom gekappt. Sie wollen mich ruinieren. Das ist ein Zufall. Mann, wo kommen Sie denn her? Zufall? Ich rede von der Verwertung von Tierkadavern und da schalten die mir den Strom weg. In 2 Wochen muss ich eine neue Runde Kälber aufstellen und die da drin sind jetzt ohne Strom. Was hat Melzheimer entdeckt mit den Tierkadavern? Sie müssen hier raus. Man hat uns belauscht, sonst hätten die das nicht gemacht. Ich werde Ihren Namen nicht nennen, Herr Klein. Das habe ich Ihnen versprochen. Zu spät. Klein, was ist mit diesen Verwertungsanstalten? Hauen Sie ab. Was ist mit diesen Verwertungsanstalten? Na? Rake. Da gibt's einen EG-Schlachthof. Ja und? Da habe ich ihn hingeschickt. Da gibt's im Schlachthof eine Abteilung für Tierkadaver. Geh heim. Sagen Sie um Gottes Willen nicht, dass Sie das von mir wissen. Aber die wissen ja sowieso schon alles. Die haben uns belauscht. Und rufen Sie mich nicht wieder an. In Ordnung, mache ich nicht. Was mache ich denn jetzt ohne Strom? Die Viecher gehen mir doch alle ein. Was habe ich denn bloß gemacht? Die werden Sie irgendwo liegen gelassen haben. Mein Ersatzgerät. Mindestens 30 Kassetten. Alle weg. Nun gucken Sie mal in Ruhe in Ihrem Zimmer nach. Das wird schon wo liegen. Mein Koffer ist aufgebrochen. Ich hatte Aufnahmegerät und Kassetten im Koffer. Heute früh, als ich wegging, habe ich ihn zugeschlossen. Wer soll denn Ihren Koffer aufbrechen? Mein Fotoapparat, alle Filme, alles weg. Kein Mensch kommt in Ihr Zimmer. Bänder, Kassetten, Filme, alles weg. Ich habe nichts weggenommen. Wer war in meinem Zimmer? Da kommt niemand rein. Der Schlüssel liegt hier unterm Tresen. Und ich bin immer hier. Naja, Gott sei Dank habe ich das wichtigste Material einem Kollegen mitgegeben. Die Aufnahmen von gestern hatte ich noch bei mir. Als ich eben raufging, haben Sie mich auch nicht gesehen. Ich war gerade mal eben nebenan in der Küche. Wer macht die Zimmer sauber? Na, hören Sie mal, das verbitte ich mir. Kommen Sie mit rauf, schauen Sie sich das an. Wer soll denn ausgerechnet Ihre Sachen klauen? Übrigens, da war ein Anruf für Sie. Vom Sender, aus Frankfurt. Er sagte nur, er wollte Sie sprechen, ruft heute Abend noch mal an. Wann war das? So am Nachmittag. Haben Sie den Namen notiert? Er hat nur gesagt, er ruft noch mal an. Machen Sie für morgen die Rechnung fertig. Ich ziehe hier aus. Hier bleib ich nicht. Robin! Guten Morgen, Herr Martens. Guten Morgen. Die junge Dame dort wartet auf Sie. Ja, ich habe doch aber eben erst das Zimmer bezogen. Niemand weiß, dass ich hier bin. Tut mir leid. Schon gut. Guten Morgen, Herr Martens. Guten Morgen. Anhalt. Anhalt. Sie können mich auch weiter nennen oder Weg. Entschuldigen Sie, aber das verstehe ich nicht. Wo können wir kurz etwas besprechen? Woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ich bin erst seit einer Stunde in diesem Hotel. Observieren Sie mich. Können wir in Ihr Zimmer gehen? Ja, im Prinzip schon. Kommen wir zur Sache. Sie befinden sich in höchster Gefahr, in Lebensgefahr. Ach ja? Und wieso? Allein schon durch die Tatsache, dass Sie überall nach Ludwig Melzheimer fragen. Aha. Dass Sie in der Sache Melzheimer recherchieren, das hat Sie von Anbeginn in Gefahr gebracht. Angefangen vom Silo in Bremen. Woher kennen Sie Melzheimer? Dann in der Futtermühle, im Schweinestall. Wieso kennen Sie meine Route? Solange Sie zu zweit waren mit Ihrem Kollegen, konnte man schlecht was unternehmen. Von dem Moment an, da Sie allein waren. Wer sind Sie denn? Sehen Sie, das Ganze ist ein einziges Informationsnetz. Eine Equipe, ein Syndikat, Geschäftsfreunde. Mafia. So ist es. Sie riskieren einiges, wenn Sie so locker darüber plaudern. Ich gehöre dazu. Verzeihen Sie, aber das verstehe ich nicht. Sehen Sie, schon mit diesem Satz haben Sie meine Funktion bestätigt. Ich verstehe es immer noch nicht. Das System braucht Irritateure. Irritier was? Irritieren, verunsichern, gewonnene Erkenntnisse wieder zweifelhaft erscheinen lassen. Und diese Aufgabe haben Sie? Ja, dafür werde ich vom Syndikat bezahlt. Das sagen Sie so ungeniert. Um Sie zu irritieren. Sie haben vollen Erfolg. Sehen Sie, es funktioniert. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Umso besser. Damit sind Ihre Ermittlungen gestört, wie von einem Störsender. Sie arbeiten doch beim Rundfunk? Sie stehlen Fotoapparate und Filme, Tonkassetten. Sie lancieren anonyme Anrufe. Schaffen den Wagen von Melzheimer in die Nähe von Dortmund. Dortmund? Kurz, wir legen falsche und richtige Fährten. Bin ich nun bei meiner Recherche auf der richtigen Fährte? Es ist die falsche Spur. Das sagen Sie als Irritatöse? Ja. Das heißt, es ist die richtige Spur? Zu unserer Methode gehört es auch nicht immer zu irritieren. Also doch die falsche. So dass der Ermittler nicht mehr unterscheiden kann und völlig verunsichert in unsere Falle tappt. Bin ich schon drin in der Falle? Ach, spüren Sie das nicht? Ich sage nur, Sie befinden sich in höchster Lebensgefahr. Und? Was raten Sie mir? Weiter ermitteln. Das raten Sie mir, obwohl ich mich, wie Sie sagen, in höchster Lebensgefahr befinde. Ich bin eine Irritateurin, sagte ich doch. Ich möchte mich nun von Ihnen verabschieden, es war nett. Einen Augenblick, bitte. Bitte? Warum wurde Melzheimer umgebracht? Denken Sie mal darüber nach. Also wurde er. Aber warum? Es war mir ein Vergnügen. Bin ich im Schlachthof Rake auf der richtigen Spur? Ein zweites Mal komme ich nicht wieder. Lassen Sie mich los. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich gewarnt haben. Ja. Und weil auch ich fair bin, eine interne Information, die Sie sicher interessiert. Ihre Leute, die mir meine Aufnahmen stehlen wollten, haben zum größten Teil bloß Leerkassetten mitgehen lassen. Engagieren Sie fähigere Leute. Die wichtigen Aufnahmen sind längst in Sicherheit. Sie haben mich gewarnt, ich warne Sie. Die geretteten Aufnahmen bringen auch Sie in Gefahr. Fairplay im gegenseitigen Warnsystem. Ach ja. Zu diesem Lohnmester brauchen Sie nicht mehr zu gehen. Wir haben auf seine Dienste verzichtet. Was? Tschauchen. Everybody, you come and see now the twins. Anymore, honey, baby, if you go and see on the rain. Bin zum ersten Mal in so einem großen modernen Schlachthof. Wir befinden uns hier im neuen Vita EG Versandschlachthof. Aha. Die Tiere werden in die Wartebuchten getrieben und dann in die Betäubungsbucht. Mhm. Die Schweine werden mittels Elektrozange mit 250 bis 270 Volt betäubt, die Kälber mittels Bolzenschussgerät getötet, dann über einen Elevator auf die Entblutebahn transportiert und dort angestochen. Warum arbeitet hier niemand? Es ist so still. Einen Tag in der Woche wird sauber gemacht. Da steht der Betrieb. Da hat das liebe Schlachtvieh Ruhe. Naja, mir wäre lieber gewesen zu sehen, wie geschlachtet wird. Mir ist es lieber, Ihnen alles ungestört zu zeigen. Ach, sind wir jetzt allein am Schlachthof? Nein, nein, irgendwo sind ein paar Arbeiter beschäftigt. Also, dann über einen Elevator auf die Entblutebahn transportiert und dort angestochen. Das Blut wird für Industriefuttermittelzwecke in Tanks gesammelt, täglich abgeholt. Ah ja. Sehen Sie hier. Durch diesen Rost fließt das Blut in die Becken unter der Schlachtstätte. Wenn ich den Rost hochkippe, können Sie direkt in die Becken im Keller hinein. Kommen Sie. Kann da ein Mensch hineingestoßen werden? Aber ja, sehr leicht sogar. Was geschieht dann dort unten mit ihm? Oh, das können Sie sich denken. Sagen Sie es trotzdem. Sagen Sie, nehmen Sie das alles mit dem Mikrofon da auf? Natürlich. Sie, das gefällt mir gar nicht. Schalten Sie sofort aus. Oder ich breche die Führung ab. Es war abgemacht, dass ich Aufnahmen mache. Es war nicht abgemacht, dass Sie solche Fragen stellen. Was passt Ihnen denn an Ich hatte Sie Fragen gebeten, nicht? Mir Ihre Fragen schriftlich einzureichen. Das habe ich getan. Aber unter Ihren schriftlich eingereichten Fragen befanden sich diese Fragen, die Sie jetzt stellen, nicht. Also, bitte, halten Sie sich an unsere Abmachung. Wir haben nicht abgemacht, dass Sie mich hier durchführen, wenn wir ganz allein sind. Wenn Sie mir so kommen, dann breche ich die Führung ab. Ja gut, bitteschön, brechen wir ab, ich gehe. Warten Sie, warten Sie. Ich bitte Sie. Seien Sie doch nicht so halsstarrig. Sie wollen nicht antworten, also gehe. Natürlich will ich Ihre Fragen beantworten und Sie durch den Betrieb führen. Und ich nehme weiter auf. Gut, von mir aus. Also, daran soll es nicht liegen. Also schön, dann machen wir weiter. Nach dem Entbluteprozess wird beim Kalb der Kopf abgesetzt. Nach dem Absetzen des Kopfes werden die Unterbeine abgesetzt. Dann wird das Kalb umgehängt vom Entblutehaken auf den, also auf die Ausschlachtlinie. Verstehe. Dort werden die Kälber zuerst enthäutet mit Rundmessern und mit Säbelmessern. Die Häute gleiten auf Rutschen unter die Schlachtstätte in den Keller und werden dort durch Laugen gereinigt. Kommen Sie. Sehen Sie hier, hier ist eine solche Rutsche. Ich nehme mal das Gitter weg. Dann können Sie besser hineinsehen. Ach danke, ich sehe ganz gut. Wenn Sie sich ein wenig bücken, können Sie sehen, wie tief es hinuntergeht. Ich kann es mir auch so ganz gut vorstellen. Sie müssen sich hier herstellen. Hier sehen Sie besser. Ich sehe von hier auch sehr gut. Das Schwein kommt in die Brühwanne, die mit 60 bis 61 gradigem Wasser gefüllt ist und anschließend in die Enthaarungsmaschine. Hier werden die Borsten und die Klauen entfernt. Wollen Sie mal sehen? Kommen Sie. Die Enthaarungsmaschine. Sehr interessant. Sie müssen näher treten. Ich sehe auch von hier. Interessiert Sie wohl nicht? Doch, doch, doch. Sehe sogar. Nach der Enthaarungsmaschine kommen die Schweine in die Trockenpeitschmaschine. Kommen Sie. Ja, da werden Sie dann dort trocken gepeitscht? Wir müssen das sehen wie beim Menschen. Man trocknet das Tier ab. Anschließend kommen die Schweine in den Flammofen. Flammofen? 5 bis 6 Sekunden, wo die Restborsten abgeflammt werden. Dann kommen sie in die Waschmaschine. Richtig. Hier werden die Schweine gewaschen und sind nach Verlassen der Waschmaschine tipptopp sauber. So ist es. Jetzt erst beginnt der eigentliche Prozess des Schlachtens. Sagen Sie, Sie haben auch diesen Journalisten vom Hessischen Rundfunk hier durchgeführt, an einem Reinigungstag. Es werden bei Schwein und Kalb die Bauchorgane und die Brustorgane entnommen. Die Bauchorgane sind Magen, der gesamte Darm, Dickdarm, Dünndarm. Er ist auch an einem Mittwoch bei Ihnen gewesen und Sie haben ihn geführt. Seitdem ist er verschwunden. Die Brustorgane sind Lunge, Leber, Herz. Ich weiß nicht, von wem Sie sprechen. Das Fleisch geht dann in den angegliederten Zerlegebetrieb, wo es in Einzelteile zerlegt wird, in den Viererschnitt, den Dreierschnitt, Oberschale, Unterschale, Kugel, Hüfte, Rücken. Sie haben ihn hier runtergestoßen. Das Filet, die Schultern, der Nacken. Weil er eure illegale Verwertung von Tierkadavern aufgedeckt hat. Vorderhaxen, Hinterhaxen. Ja, ja, ich weiß das. Nieren, Zungen, alles Vakuum verpackt, gar nichts, wissen Sie. An einem normalen Arbeitstag verarbeiten wir rund 2000 Schweine und 1200 Kälber. So, und jetzt führen Sie mich zu Ihrer Kadaververwertung. Kommen Sie. Au, au, au, au. Komm her. Die vom Monitor haben noch mal angerufen. Ob ich Neuigkeiten über meinen Mann weiß. Die wussten wohl nicht, dass die Polizei die Suche eingestellt hat. Sie wollten wissen, ob Ludwig früher schon mal irgendwelches Material gesammelt hat über diesen Schlachthof. Ihr Team ist ja beinahe mit einem LKW niedergefahren worden. Vom Chef persönlich. Weil sie den Eingang der Verwertungsanlage für Tierkadaver gefilmt haben, irgendwie. Och, mir ist kalt. Oh, warte. Hier. Danke. Oh ja. Die waren genauso dicht an der Sache dran wie ihr beide. Von Ludwig hat man immer noch keine Spur gefunden. Nichts. Nichts. Du hattest aber auch Glück, dass du an den Geschäftsführer geraten bist. Der war so nervös. Sowas von ungeschickt. Bei Ludwigs war es wahrscheinlich der Chef. Der ist wohl cooler. Aber gestanden hat er immer noch nichts. Wie dir mich in die Hautrutsche stoßen wollte. Sowas Laienhaftes. Dabei ist eine Eisenplatte umgefallen, irgendeine Abdeckplatte. Und dann kam die Arbeit angelaufen. Wenn die nicht gekommen wären, legst du heute da, wo Ludwig liegt. Ja. Schenk dir noch ein Glas ein, los, komm. Los. Prost. Prost. Tut gut nach dieser Geschichte. Den hat er noch gekauft. Ja. Bevor er abfuhr. Ich dachte schon, er nimmt ihn mit für eine seiner Freundinnen unterwegs. Aber nein, er hat ihn mir geschenkt. Zum Trost, weil er weg musste. Wo steht die Flasche da? Zum Wohl. Was war denn nur hinter diesen Türen? Eine Tierkadaververwertungsanlage. Na und? In dieser Abdeckerei, in diesem Schlachthof, wurden alle Schweine, Kälber, Rinder geschafft, die vor ihrem Schlachttermin an ihren Medikamenten krepiert sind. Das ist doch normal. Dort wurden sie zerquetscht, zerstampft und zu einem Brei aus Fleisch, Blut, Knochen, Fell, Klauen und Innereien zermanscht. Nee, das macht man so in einer Abdeckerei. Aber nun kommt's. Dieser Brei wurde getrocknet und als Tiermehl, als Kraftfutter, als Mastbeschleuniger an das Mastvieh der Umgebung verfüttert. Ach. Ja, da wurden also Tiere mit Tierkadavern gemästet, die an den Überdosen von Medikamenten krepiert sind. Und wir Essen das Fleisch dieser Tiere, die mit verseuchten Kadavern gemästet wurden? So ist das. Jetzt brauche ich einen Schluck. Hier. Komm. Und woher weißt du das? Der Geschäftsführer ist in Untersuchungshaft gekommen. Und dabei muss wohl einiges aufgeflogen sein. Veterinärämter haben untersucht. Die Beweise sind eindeutig. Immerhin war ich sehr dicht dran. Und der Geschäftsführer? Gegen Kaution freigelassen. Der Chef sitzt noch. Und die Verwertungsanlage? Ist vorerst stillgelegt worden. Die eine. Tja. Gib sie mir mal einen Bademantel. Ja. Ja. Und all die anderen machen weiter. Bundesweit. Das heißt, wir haben immer mal wieder Fleisch von Tieren gegessen, die mit verseuchten Kadavern gemästet wurden. Und essen es weiter. Wissenschaftlich exakt. Perfekte Technik. Das ist auch eine Art Recycling. Oh Gott, entschuldige, lieber, du hast ja noch gar nichts gegessen. Soll ich dir was machen? Was hast du denn? Ein Stick. Was? Nein. Nein! Love is love is a lover. Love is love is a lover. It's time goes by. Love is love is a lover. Jägerschnitzel. Hörspiel von Paul Kohl. Musik von Kurt Weil und der Gruppe Dekadenz, Freistaat Sachsen. Personen und Darsteller: Martens, Hilmar Eichhorn. Belitsch, Eckehard Hahn. Frauenstimme: Bärbel Röhl. Irritateurin: Bärbel Röhl. Frau Melzheimer: Bärbel Röhl. Erste Wirtin: Charlotte Asendorf. Zweite Wirtin: Eva Maria Strien. Ebner: Wolfgang Winkler. Kampner: Hagen Marx. Lohnmeister: Horst Lebinski. Geschäftsführer: Edwin Marian. Hotelier: Christoph Müller. Sprecher: Peter Heusch. Ton und Technik: Anna-Maria Tietze und Sigrid Pfeffer. Regieassistent: Christoph Müller. Regie: Joachim Staritz. Eine Sendung des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 1992. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? Kind of life, the fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Mankind can keep alive thanks to its brilliance and keeping its humanity repressed. Well, for once, try not to shrink the facts. Mankind is kept alive by bestial acts.